Yeah. Die dunkle Seite, ein Schatten meiner selbst. Ich habe die Entscheidung schon vor Jahren gefällt. Sieg oder Spielabbruch, keine Kompromisse. Und mein Album steht in Rot, wieder oben auf der Liste. Die Macht fließt in mir wie Alkohol. Ich werde ehrliche Krieger an meine Seite holen. Wir sind stolze Soldaten von ritterlicher Art und ficken deutschen Rap schön von hinten in den Arsch. Ich bin einzigartig, ein Prototyp. Der Typ, der einen Fick auf deine Drogen gibt. Nimm die Scheiße doch selber, bis du elendig krepierst. Mein Revier ist sauber und die Walter frisch poliert. Wir sind einfache Ritter im galaktischen Krieg. Im Kampf bin ich der Erste, der sein Laser Schwert zieht. Du hast es verdient, hier dein Ende zu finden. Und ich komme ganz in Schwarz mit einer blutroten Klinge. Die dunkle Seite macht mich immer stärker. Ich trainiere jede Nacht und mein Flow wird härter. Härter als alles, was die Deutschen kennen. Und eines Tages werden sie mich Imperator nennen. Die dunkle Seite ist ein Teil von mir. Und ich sehe dank der Macht, was im Ghetto passiert. Ich bringe dieses Land wieder ins Gleichgewicht. Es gibt Milliarden von Menschen, doch nur einen wie mich. Die dunkle Seite, Todesstern-Rap und das Bargeld bleibt in meinem Ofen versteckt. Bin immer einen Schritt voraus, Jedi-Sprung. Du spielst nur an deinem Schwanz und der Play-Sie rum. Ich bin immer noch dein Meister, du Padawan. Denn jeder weiß, dass 100 Mann auf deiner Mama waren. Ein schwarzes Loch, die String-Theorie. Ich bänge sie weg, ist die Schlampe rasiert. Nur sieht sie unten rum wie Chewbacca aus. Und ich hole aus Reflex meine Machete raus. Mein Album ist zu hart und nicht politisch korrekt. Und wird morgen an der Schule per Download vercheckt. Aber das ist eine Falle, du Fischgesicht. Meine Alben gibt es nur unter dem Ladentisch. Ich scheiß auf deinen Deal und bleib Untergrund für immer. Und gehe durch mein Ghetto als der letzte deutsche Ritter. Die dunkle Seite macht mich immer stärker. Ich trainiere jede Nacht und mein Flow wird härter. Härter als alles, was die Deutschen kennen. Und eines Tages werden sie mich Imperator nennen. Die dunkle Seite ist ein Teil von mir. Und ich sehe dank der Macht, was im Ghetto passiert. Ich bringe dieses Land wieder ins Gleichgewicht. Es gibt Milliarden von Menschen, doch nur einen wie mich. Yeah!